Kundgabe 6143. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.12.1954. Ruf zu Jesus Christus ist Rettung. Gottes Wort. Es kann euch keine andere Hilfe gesandt werden von oben als mein Wort, das euch warnet und mahnet und euch hinweiset auf den rechten Weg und auf den, von dem das Heil ausgeht, der euch frei machen will von Not und Leid, aber dazu euren Willen benötigt. Ich kann euch immer nur rufen, dass ihr zu mir kommet, zu Jesus Christus, eurem Heiland und Erretter aus jeder Not. Immer werde ich auf euren Ruf hören, so ihr zu mir in Jesus Christus betet. Denn meine Verheißung lautet, was ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Und darum lasse ich euch mein Wort zugehen, auf das ihr durch das Wort zur Erkenntnis kommet, auf das es euch leicht werde, zu glauben an mich als den Erlöser der Welt, der sich in Jesus Christus verkörpert hat, um mit euch in sichtliche Verbindung treten zu können, um für euch das Erlösungswerk auf Erden zu vollbringen. Ich kann euch nicht anders helfen als durch mein Wort. Und die freiwillige Verbindung mit mir stellet ihr her, wenn ihr mein Wort empfanget oder anhöret. Und dann kann ich euch helfen, auch in irdischer Not, wie ich es euch verheißen habe. Solange aber die Menschen völlig abseits stehen von mir, solange sie nicht glauben und nur irdische Interessen haben, solange kann ich auch nicht ihnen nahe treten im Wort. Und so lange muss ich auch ihnen meine Hilfe verweigern, weil sie solche nicht von mir anfordern. Und darum ist viel Not und Elend auf Erden, denn es wirket sich offensichtlich aus, dass die Welt vom Gegner beherrscht wird. Es ist ersichtlich, dass die Menschen nicht mehr anders als durch Not zum Nachdenken gebracht werden können. Und also kann sie ihnen nicht erspart bleiben, so lange, bis sie sich mir verbinden, bis sie mein Wort annehmen und dadurch zur Erkenntnis gelangen, warum sie leiden müssen auf Erden. Helfen kann und will ich immer, doch ihr müsstet mich darum angehen und mir durch euren Ruf zu mir beweisen, dass ihr an mich glaubet und mich als euren Herrn anerkennet. Dann bin ich auch stets zur Hilfe bereit. Dann wird die irdische und geistige Not behoben sein. Denn letztere ist Anlass der irdischen Not, die ihr schmerzlich empfindet, während ihr die geistige Not nicht ermessen könnet, in der die Menschheit sich befindet, in der letzten Zeit vor dem Ende. Darum wundert euch nicht, wenn ihr noch viel Leid ertragen müsset. Wundert euch nicht, sondern suchet sie zu beheben, indem ihr euch innig mir anschließet und Kraft und Hilfe erbittet in Jesu Namen, die euch dann auch zugehen wird, wie ich es euch verheißen habe. Amen.